weiß, ich mach andauernd dieselben Fehler. Immer wieder, auch wenn ich's nicht verstehen kann. Doch dieses eine Mal ist es mir scheißegal. Wegen dieser Frau hätte ich jeden Preis bezahlt. Sie ist so hot, so nice und unbeschreiblich. Total hübsch, süß und überaus weiblich. Reißt die Maul auf, wenn man es halten sollte. Sie kann böse sein und scheiß auf andere Leute. Sie braucht keine Meinung, geht den eigenen Weg. Sie ist ein böses Mädchen, wenn man ihre Zeichen versteht. Hat man mehr von ihr als von Teenie-Tussen. Mehr als von Disco-Schlampen und diesen Tussen. Meine Homes sagen, boom, lass die Finger davon. Warum? So eine wollte ich immer mal schon. Du fällst ins kalte Wasser, sie ist zu gefährlich. Na und? Ich bin der Meinung, dass sie es wert ist. Hey Süße, du kannst mich ohrfeigen, so oft du willst. Solange du mir deine Nummer gibst, mich mit Dreckswack anschreien, mich heiß machen, deine Fantasien zeigen und mit mir ausprobieren. Hey Süße, du kannst mich ohrfeigen, so oft du willst. Solange du mir deine Nummer gibst, mich mit Dreckswack anschreien, mich heiß machen, deine Fantasien zeigen und mit mir ausprobieren. Egal ob böse oder nicht, ich will das Mädchen haben. Egal ob möglich oder nicht, es kann eh nicht schaden, es zu versuchen, denn ich hab nichts zu verlieren. Scheiß auf das Gerede, zählt nichts außer wir. Noch hab ich sie nicht, was nicht ist, kann werden. Siehst du ihren Blick, er kann nichts verbergen. Sie weiß, was sie will und sie sagt, was sie denkt. Hat versaute Gedanken am Tag und wenn sie pennt. Ich mag dieses Mädchen, weil sie Sachen sagt, die andere nicht mal denken, what the fuck. Sie bleibt ihrer Linie treu, findet sich nie zu toll, lässt sich nichts gefallen, nicht von dir und nicht von deinen Boys. Ein dummer Kommentar, gleich eine Ohrfeige. Ein Blick und du wirst dir nicht mehr ins Wort fallen. Ich sollte vielleicht für das Unmögliche beten. Ich geb's zu, ich bin verliebt in ein böses Mädchen. Hey Süße, du kannst mich ohrfeigen, so oft du willst. Solange du mir deine Nummer gibst, mich mit Dreckswack anschreien, mich heiß machen, deine Fantasien zeigen und mit mir ausprobieren. Hey Süße, du kannst mich ohrfeigen, so oft du willst. Solange du mir deine Nummer gibst, mich mit Drecksack anschreien, mich heiß machen, deine Fantasien zeigen und mit mir ausprobieren. Du bist so umwerfend, Hammer einfach. Aber eins, das muss ich dir nochmal sagen. Hey Süße, du kannst mich ohrfeigen, so oft du willst. Solange du mir deine Nummer gibst, mich mit Dreckswack anschreien, mich heiß machen, deine Fantasien zeigen und mit mir ausprobieren. Hey Süße, du kannst mich ohrfeigen, so oft du willst. Solange du mir deine Nummer gibst, mich mit Dreckswack anschreien, mich heiß machen, deine Fantasien zeigen und mit mir ausprobieren.